spring auf den Stuhl und stell dich mal hin. Wir machen einen Tanz, der hat wirklich keinen Sinn. Das ist der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Die Arme hoch, leg die Nase aufs Knie. Das rechte Bein ans Ohr, ich sag, das schaffst du nie. Jetzt dreh dich mal rum, doch die Beine bleiben stehen. Wenn's ein bisschen weh tut, egal, das kann gar nicht gehen. Das ist der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Nehmt ihr einen Partner, dann seid ihr zu zweit. Fasst euch an die Arme und schüttelt euch ganz leicht. Dreht euch einmal rum, bleibt dann ganz schnell stehen. Reibt den Popo aneinander, was das soll, kann keiner verstehen. Das ist der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Euch an die Füße und springt da mal zurück. Ihr müsst gar nicht so weit, nur ein kleines Stück. Runter auf die Knie, macht den Rücken rund, zieht die Nase lang, ein Küsschen auf den Mund. Das ist der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Ihr lauft jetzt auf der Stelle, dabei winkt ihr euch zu. Ihr lauft so schnell ihr könnt, ich lasst euch nicht in Ruhe. Jetzt springt da mal nach links und da mal nach rechts. Die Musik geht aus und für alle gilt den Stopp. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich bin Joe, der Bohnen Joe, macht mich frei, ich muss aufs Klo. Ich bin... Da bin ich wieder. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Das ist der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Seid ihr nicht gut drauf, dann hört mir jetzt gut zu. Lass alles stehen und liegen, mach den Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Den Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Den Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Den Uchi Kuchi Shushu. Den Uchi Kuchi Shushu. Den Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Das ist der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu. Der Uchi Kuchi Shushu Wahu Bugulu. Oh yeah.